kann eine CD nur so gut sein. Yeah! Hallo! Happy Weekend! Radio Regenbogen! FM Stereo! FM Stereo! FM Stereo! Unsere Lieblingssendung! Die Party kommt jetzt erst richtig in Schwung! Ganz frisch aus der CD-Presse. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. Hypnotic Beat, ganz neu, Funky Divas. 23:16 Uhr. Hier ist Radio Regenbogen, hier geht's ans Wochenende. Come on. Show us how to move. Come on. Und kurz nach halb haben wir unser nächstes Gewinnspiel. Jetzt wird's heiß, amigos. Power, Fun, Action. In den Boxen. Here we go again. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house," and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house, there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house and our house music. And you see, no one man owns house, because house music... Mann, der macht spannend, ha? Aber jetzt müsste ja dann richtig was kommen nach dem Vortrag. You see, house is a feeling that no one can understand, really, unless you're deep into the house. House is an uncontrollable desire to jack your fire. Come on. ganze Ecke. Hallo Kelly, hallo Blondis. Wie heißt Blondine auf Chinesisch? Mach schon mal. Dumm Ding. Oh, na gut, okay. Was macht übrigens eine Blondine, wenn sie sich die Ohren zuhält? Ganz einfach, sie versucht, einen Gedanken zu behalten. Ehrlich? Wir sollten auch mal die Serie starten, Blonde Männer und dergleichen. Ne? Da gibt es nämlich auch einiges zu berichten. Nächster Fall. Die kleine Blondie. Mutti, beschwert sich die kleine Blondie. Schon wieder Linsen. Jeden Tag bekomme ich Linsen. Sei still. Erstens fährst du morgens ins Zeltlager und zweitens sind das Anti-Baby-Pillen. Danke, das reicht. One more time, baby, let me know if you're good to go. I say, hold up. One more time, baby, let me know if you're good to go. I said, hold up. Special dedication going out to all of y'all, and I swear I hope you're having a ball, baby. I'm getting ready. Yes, I am. DJ Cool, hold on. Yeah. Jetzt kommt die Werbung. Kapische. Jetzt nochmal die Termine von Charlie 2000. Für morgen Samstag, 8. März, in Waldbronn, Ortsteil Etzenroth. Etzenroth, E-T-Z, Etzenroth wird das geschrieben. Eintritt 10 Mark, Einlass 20 Uhr, nur am Kasse, kein Vorverkauf. Wer kommt, ist da. Und da bin ich selbst. Ich lade euch ein. selbst bin ich auch am kommenden Mittwoch in der Diskothek Boom in Karlsruhe City in der Amalienstraße und am Donnerstag in die Diskothek Broadway in Mannheim. Da heißt es Back to the 18. Da habe ich nachher ein paar Karten zu verlosen. Fürs Dessertbuffet. Hey! Das machen wir nachher. Waldbronn, Etzenrode übrigens Gesellschaftshaus. On the road again. This is the Mobile Road Show. Fun World, die neue Unterhaltungsgastronomie in Karlsdorf bei Bruchsal. Fun World, Diskothek, Tanzcafé, American Sports Bar und Tex-Mex. Fun World, im Ochsenstall 12, Karlsdorf bei Bruchsal. Ford Escort 97, aufgewertet. Ob als Viertürer, Fünftürer oder als Turnier, ob als Diesel oder Benziner. Den Escort gibt's zum gleichen Preis bei vergleichbarer Ausstattung. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen Diesel und vergleichbarem Benzin. 1000. Nachtschwimmer, macht mit! Es gibt eine CD zu gewinnen. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal, Charlie. Klar, Charlie. Charlie, klar mach ich Charlie. Dankeschön, Charlie. Radio Regenbogen. Gewinnspiel. Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer, hier ist Radio Regenbogen. Und hier ist euer Charlie. Hier geht's immer ins Wochenende. Immer freitags. Y'all hold it.

Move your body, your legs a bit. Uhr, Age of Love Remix. Al, was gibt's? Danke, dass du uns eingeladen hast. Ah ja, das mache ich doch immer. Sag, als Gegenleister könntest du dir mal sagen, wie dir es hier gefällt, wie du gut behandelt wirst, ha? Komm, Al, sag was. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Ja. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ja, du kriegst noch eine Chance. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Jetzt hast du Krieg. Sie, nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Radio Regenbogen und der Mannheimer Morgen präsentieren Placido Domingo, das einzige Open-Air-Konzert des Starttenors in Deutschland. Samstag, 9. August im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Hallo, ich bin Placido Domingo. Ich freue mich, alle Radio Regenbogen-Hörer im August im Mannheimer Schloss bei meinem Konzert wiederzusehen. Also, bis bald. Hasta pronto. Informationen und Karten unter Mannheim 10 70 60. Placido Domingo am 9. August in Mannheim. Wetten, dass Sie mit der Avanti-Preisgarantie keinen Pfennig zu viel zahlen? Na und? Überlegen Sie doch mal, wenn Sie einen Artikel bei Avanti gekauft haben und finden den gleichen im Umkreis von 25 Kilometern günstiger, nimmt ihn Avanti innerhalb von 10 Tagen zurück und verkauft ihn wieder an Sie zum reduzierten Preis. Preisgarantie, ja. Avanti, wohnen statt warten. Der große Möbelmitnahmemarkt zwischen Freiburg und Karlsruhe. Avanti in Achern, Severinstraße, Industriegebiet West. Hallo Nachtschwärmer. Monaleit und Weiberleit, hört die Botschaft des Herrn. Kein Sex vor der Ehe. Yeah!